Herzlich willkommen zu Deutsch Perfekt Audio. In unserem Spezial geht es diesmal rund um das Wetter. Hören Sie wichtige Nomen, Adjektive und Verben, die Sie beim nächsten Smalltalk gleich benutzen können. Außerdem sind wir zu Besuch in Ingolstadt. Roboter Paul hilft dort in einem Elektronikgeschäft den Kunden und bringt ihnen viel Spaß. Wir haben auch wieder viele Hörtexte und Übungen zu interessanten Themen. Üben Sie den Komparativ und die Modalsätze mit uns. Kennen Sie die verschiedenen Bedeutungen des Verbs laufen? Und welche Ausdrücke gibt es, um jemandem zu sagen, dass man ihn verrückt findet? Das und vieles mehr hören Sie diesmal auf Deutsch Perfekt Audio.